Hubschrauber stellen sich dahin, stoppt. Das sind die, die auf Stoppstellen stehen bleiben und warten auf Brot. Und fahren sie nicht weiter. Islamisten. Ja, die haben aber nichts mit der Türkei. Ja, dann hätte es mit der Türkei nichts zu tun. Das ist sowas wie die Basken in Spanien. Ja, wir waren. Das ist sowas wie die Italiener, die wir haben. Oh, maybe that's the way we came. Das ist wie alles gedrückt. Oder hinten vorplatten, da wenn du die auf der linken Seite. Ja. Das ist das Einzige, was ich da sage, wenn die denn die Moschee bauen mit Einkaufszentrum mit allem drum und dran. Siehst du keine Türke mehr hier kaufen, die sind alle dahin. Hast du das hinter? Die sind die Ausseite oder sind die? Die gehen alle mal dahinter. Hör mal so sagen.